deutsche Wirtschaft schafft echte Werte. Schaulaufen im Berliner Haus der Wirtschaft, 60 Jahre BDI, um 11 Uhr die Kanzlerin, um 12 Uhr ihr Herausforderer Frank-Walter Steinmeier. Es folgen FDP-Chef Guido Westerwelle und Bundeswirtschaftsminister Karl Theodor zu Guttenberg, in Klammern CSU. Für Angela Merkel war der BDI-Auftritt ein Heimspiel, das sie routiniert absolvierte. Auf den Dreiklang von gestern, sanieren, reformieren, investieren, folgt der neue Merkelsche Dreiklang für die kommende Legislaturperiode. Um das Bekenntnis zur Atomkraft erweitert. Haushaltskonsolidierung, Zukunftsinvestitionen in Innovation und Bildung und keine höhere Belastung, womöglich eine Entlastung. Wenn wir dieses kombinieren mit einer etwas sinnvolleren Energiepolitik, ich sage es mal als Regierungschefin ganz vorsichtig, als CDU-Chefin könnte ich jetzt noch mehr auf die Pauke hauen, also den Ausstieg aus der Kernenergie wieder rückgängig machen. Gespannt sein durfte man auf Frank-Walter Steinmeier. Ich bin eben am Eingang gefragt worden, ob ich hier heute dieselbe Rede halte wie gestern beim Parteitag der SPD. Gestern noch seine eigene Partei wieder aufgerichtet, heute eine Bewerbungsrede unter der Überschrift Ich kann Kanzler. Vielleicht ist sogar in den letzten Wochen ein bisschen zu häufig der Eindruck entstanden, als ging es der Politik und in der Politik vielleicht sogar besonders der SPD ein bisschen zu sehr nur um Erhaltung und Konservierung. Ich sage Ihnen, das ist jedenfalls nicht meine Meinung. Ich habe meinen Schumpeter schon sehr früh gelesen. Schumpeter? Wer war nochmal Schumpeter? Aufklärung gab der neue Shootingstar des Kabinetts Bundeswirtschaftsminister zu Guttenberg, dem das Wort Perzeption ebenso leicht über die Lippen ging, wie der feststehende bayerische Begriff jemanden eine Watschen verpassen. Der Nationalökonom Josef Schumpeter hat den Strukturwandel in der Wirtschaft als einen Prozess der schöpferischen Zerstörung beschrieben. Und beim Ausblick in die Zukunft wird jedoch leicht dann auch die schöpferische Dimension, um bei Schumpeter zu bleiben, des Strukturwandels übersehen. Und das schöne griechische Wort Krisis wird nämlich mit entscheidender Wendepunkt übersetzt. Kein Zweifel, die Bildungsanstrengungen, die Guido Westerwelle in seiner Rede zum 60. Bestehen des Bundesverbandes der deutschen Industrie forderte, sind beim 37-jährigen Wirtschaftsminister auf fruchtbaren Boden gefallen. Ich glaube, dass wir die Konsequenz ziehen müssen, dass unser Land vor allen Dingen auf Forschung und Bildung setzen muss. Die Bildung wird der entscheidende Wohlstandsfaktor unserer Zeit. Hier sind wir nicht ehrgeizig genug. Und welche Botschaft hatte nun der SPD-Kanzlerkandidat im Handgepäck? Nicht nur höchste Qualität und Ingenieurskunst, sondern sauber, ressourcenfreundlich und effizient. Das könnte das zukünftige Markenzeichen deutscher Produkte im Ausland werden. Auf dem Weg dahin sind wir schon. Schaulaufen der Spitzenpolitiker beim BDI. Das Schlusswort geben wir dessen Präsidenten, Hans-Peter Keitel. Wer keine Mehrheiten gewinnt, kann seinen Überzeugungen keine Geltung verschaffen. Deshalb legen wir auch nicht jedes Wort auf die Goldwaage.